Inken. Herr Geheimrat, Sie selbst wahrhaftig oder in meiner Einbildung? Bin ich willkommen oder jage ich Ihnen einen Schrecken ein? Da sind Sie wirklich. Und ich hatte mich gerade auf einige Tage Fasten vorbereitet. Ja, Inken, ich wollte 3 Tage fortbleiben. Ich wollte sogar viel länger fortbleiben. Es ging aber eben, wie meistens mit guten Vorsätzen, ich bin wieder hier und Sie werden denken, nicht mal auf lumpige 2, 3 Tage wird man diesen 70-jährigen Quergeist los. Gedankenlesen ist nicht Ihre Stärke. Sie sind wieder da und das ist die Hauptsache. Ich war nicht sehr auf dem Damm in letzter Zeit. Seit ich den Kies Ihres Gärtchens unter meinem Fuß knirschen höre, ist mir erheblich besser zumut. Ich bin eben immer noch sehr von Ihnen abhängig. Und das mögen Sie nicht. Ich mag es. Ich sollte es aber nicht mögen. Was für mich kein gutes Zeugnis ist. Manchmal fühle ich mich geradezu nichtsnutzig. Das ist, wenn man jemanden, den man gern hat, ohne die dazugehörigen Kräfte helfen will. Bitte, haben Sie noch ein bisschen Geduld mit mir. Wenn es nur darauf ankäme. Ach, Inken, der Mensch ist so furchtbar zwiespältig. Ich habe es beim ersten Blick gesehen, dass etwas mit Ihnen vorgegangen ist. Wollen Sie es mir geheim halten? Wie die Dinge nun einmal zwischen uns liegen, darf ich es nicht. Also kurz und klar, meine innigste Bitte. Hätte ich kurz zu sein die Kraft gehabt, ich wäre nicht hierher gekommen. Wäre ich klar, so bedürfte es keiner Aussprache. Es gibt aus meinem Dilemma mehrere Auswege. Einer ist der, den Seneca wählte. Man schließt nicht nur eine Sache, sondern das Leben überhaupt freiwillig ab. Ein solcher Ausweg lässt einen aufatmen. Inken, freveln Sie nicht. Wer darf eine Jugend voll Hoffnung, voll Freude wegwerfen? Für einen Mann über 70 ist ein gutes Recht, was für ein Mädchen wie dich Verbrechen sein würde. Solche Unterscheidungen sagen mir nichts. Inken, bei meiner Liebe zu Ihnen verschließen Sie meinen Ausweg nicht. Schwöre mir, mich allein zu lassen. Ich höre nur immer, ich soll Sie allein lassen, soll Ihnen den Ausweg nicht verschließen, nicht den gleichen Weg wie Sie gehen. Inken, wäre ich jung, ich würde ein Leben um dich aufbauen. Aber so? Es gibt ja Gott sei Dank noch einen anderen Ausweg. Wir wollen ihn den Verzicht aus Pflicht heißen. Ein Seelenmord. Ein ärgeres Verbrechen gegen den Geist als der physische ist. Kann es denn möglich sein? Sie mögen mich leiden, Inken? Nein. Wieso denn? Ich mag sie nicht. Inken, ich muss dir jetzt klaren Wein einschenken. Es wird abwechselnd hell und dunkel in mir. Es wechselt Paradieseshelle mit tiefer, schauervoller Nacht. Warum soll ich nicht Goethe zitieren? Wenn die Paradieseshelle über mich kommt, sehe ich blauen Himmel und dich, rote Lilien und dich, goldene Sterne und dich, blaue Seen und dich, die Sonne und dich, den Mond und dich, kurz Inken, dich, dich, dich. Aber dann kommt die schauervolle Nacht, die dies alles in sich schluckt. Nach Ormuz, die Verliese Arimans. Dort unten hausen Gespenster. Aber dann siehst du auch dort wieder mich, mich, mich. Und der ganze Teufelsspuk ist verschwunden. Küss mich. Bitte. Halt mich ganz fest. Geliebte. Gott sei Dank. Endlich! Ich hatte immer so schauderhaften Respekt vor dir. Und was nun? Inken? Höre, ich kam hierher sozusagen pour prendre congé. Gleichsam ein zuckender Braue Gottes hat alles drunter und drüber gestürzt und eine völlig veränderte Welt um uns aufgebaut. Und wie wollen wir uns darin festnisten? Ja, mein Liebstes, das wollen wir. Unentschiedenheiten gibt es jetzt nicht mehr. Des zum Zeichen, Inken. Nimm diesen Ring. Unlöslich bindet er uns jetzt aneinander. Inken, mir ist so wohl und frei um Herz und Brust, wie mir, solange ich denken kann, nicht gewesen ist. Und nun, bis zum Ende, wir halten zusammen.